der mich nach deinem Mord regiere, dass ich so einen Wandel führe, der dir gefällig heißt, damit ich nach der Zeit in deiner Herrlichkeit, mein lieber Gott, mit dir den großen Sabbat bete.